The Mission mit Wasteland, einem ihrer größten Hits, deren Hauptmelodie auch mit dem E-Bo entstand. Peter Hammill, früher bei Van der Graaf Generator, hat den Klang des E-Bos auch auf einer seiner Solo-CDs eingesetzt. Hier klingt die Gitarre wirklich, als wäre sie mit einem Bogen gestrichen. Peter Hammill mit dem Stück Patient.